Nach den Ronettes eben eine der letzten Phil Spector-Produktionen aus den 60ern, aufgenommen im Februar 1969 in den A&M-Studios in Hollywood. Seine eigene Plattenfirma hatte er schon 1966 wieder aufgegeben. Eben also Black Pearl von Sonny Charles und den Checkmates. Geboren wurde Phil Spector am 26. Dezember 1940 in der Bronx in New York, untere Mittelschicht. Sein Vater Benjamin verübte 1949 Selbstmord. Finanzielle Sorgen waren wohl der Hauptgrund. Bertha Spector zog mit den beiden Kindern Phil und seiner älteren Schwester Shirley 1953 nach Los Angeles, wo sie als Näherin arbeitete. Phil Spector muss eine nicht allzu glückliche Kindheit und Schulzeit gehabt haben. Er wurde oft gehänselt, war körperlich immer unterlegen und wurde zusehends zum Einzelgänger. Abseits der Highschool lernte er alle möglichen Instrumente, unter anderem Gitarre, Klavier, Bass. Er lernte da schon Jerry Lieber und Mike Stoller kennen. Später gehörten die zu den erfolgreichsten Songschreibern überhaupt. Elvis Presley, Hound Dog, Jailhouse Rock, viele andere klassische Rock'n'Roll-Stücke, Kansas City und. Nach dem Highschool-Abschluss 1958 belegte er aber erstmal Kurse, um Gerichtsreporter zu werden. Das war jedoch nichts für ihn. Vielmehr lieh er sich im selben Jahr noch $40, um eine Platte aufzunehmen. Die Titelzeile hatte seine Mutter auf dem Grabstein seines Vaters eingravieren lassen. To know him is to love him. Phil Spector war noch nicht einmal 18. Da hatte er im Dezember 1958 seine erste Nummer 1 in den offiziellen Billboard-Charts. Sein Lied, seine Produktion, seine Gruppe, die Teddybears.